Sich zu lieben heißt leiden, zu leiden heißt gehen. So war es bis heute doch immer. Hab's gehasst zu entscheiden, ließ alles geschehen. Dann war Leere im Kopf und im Zimmer. Aber du bist einfach passiert. Ich ertapp mich, wie ich an dich denk. Aber du hast mich einmal berührt. Und ich wusste ganz klar, ich verschenk. Noch einmal mein Herz, noch einmal mein Herz. Ich kann sowieso niemals mehr zurück. Die beste Chance liegt immer in diesem Augenblick. Noch nie mehr besiegbar sein. Doch jetzt steh ich auf und setz es ein. Noch einmal mein Herz. Sich zu lieben heißt schweben, dem Himmel gehören. Zu treiben auf windstarken Segeln. Und es passt in mein Leben, mich nach dir zu verzehren. Meine Seele voll ganz neuen Regeln. So wie du bin ich endlich bei mir. War nicht alles viel schwächer bisher. So wie du, so bin ich, so sind wir. Und ich schenke es dir immer mehr. Noch einmal mein Herz, noch einmal mein Herz. Ich kann sowieso niemals mehr zurück. Die beste Chance liegt in diesem Augenblick. Noch einmal mein Herz, noch einmal mein Herz. Ich wollte doch nie mehr besiegbar sein. Doch jetzt steh ich auf und setz es ein. Noch einmal mein Herz. Es will nur die erste Wahl. Steh